Um 5:05 das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt von Jan-Philipp Repp. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. Ein Geldautomat explodiert, Teile fliegen bis zu 20 Meter weit in Hasselroth im Main-Kinzig-Kreis. Das zeigen auch Bilder bei uns im Web und in der App. Nach dieser Tat hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt jetzt 3 mutmaßliche Täter angeklagt. FFH-Reporter Peter Toussaint. Plötzlich kracht es nachts vergangenen November in Hasselroth. Explosion am Geldautomaten, direkt vor einem Haus. Ein Zeuge sieht das, stellt sich mit dem Auto vor die Täter, blendet auf, so die Generalstaatsanwaltschaft. Doch sie zünden einen weiteren Sprengsatz und rasen dann davon. Aber ihr schneller Fluchtwagen bringt ihnen nichts. Sie sind schnell gefasst und schon in U-Haft. Laut Anklage gehören sie zu einer kriminellen Bande aus den Niederlanden. Peter Toussaint, Frankfurt. Ein ganzes Jahr lang war jeder Monat für sich so warm wie noch nie. Der vergangene Mai war der 12. Monat in Folge mit Rekordwert. Die Erde erhitzt sich immer schneller. Zu diesem Ergebnis kommt ein aktueller Bericht eines internationalen Forscherteams aus 15 Ländern. Und auch die menschengemachte Erderwärmung hat demnach so schnell zugenommen wie nie seit dem Start der Aufzeichnungen. Zwischen 2014 und 2023 stieg die Temperatur durch Aktivitäten des Menschen demnach um rund 0,26 Grad. Strafanzeigen mit nur wenigen Klicks. Die hessische Polizei hat rechtzeitig zur Europameisterschaft aufgerüstet. Rund 22.000 Polizisten nutzen ab sofort Strafanzeigen-Apps auf Smartphones. FFH-Reporter Konrad Neuhaus. Eine spürbare Arbeitserleichterung und alles geht schneller, lobt Innenminister Posek. So kann die App zum Beispiel Daten aus einem Personalausweis auslesen und in Sekundenschnelle verarbeiten. Auch der Standort wird automatisiert erfasst. Kommt der Polizeibeamte dann zurück ins Revier, ist die Anzeige schon so gut wie fertig. Vorbei die Zeiten von Bleistift und Notizblock und damit auch die Zeiten, wo diese Notizen auf dem Revier in den PC übertragen werden mussten. Konrad Neuhaus, Wiesbaden. Sie haben es auf teure Audis und BMW abgesehen. Unbekannte haben im Werra-Meißner-Kreis in den letzten Wochen 10 teure Autos geklaut und dabei laut Polizei das sogenannte Keyless-Go-System der Fahrzeuge ausgenutzt. Damit lassen sich Autos ohne Knopfdruck öffnen und starten, wenn der Schlüssel in der Nähe ist. Mit einem Funkwellenverlängerer gaukeln die Täter dem Auto genau das vor und fahren dann einfach weg. Schlechte Nachricht für Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Neuzugang Aurel Amenda fällt in der Vorbereitung auf die neue Saison vorerst aus. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler hat eine Sehnenverletzung im Oberschenkel. Deshalb verpasst der Schweizer auch die anstehende Europameisterschaft. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Dani Kleideiter. Guten Abend zu Ihnen auf die Straßen, die A4 Kirche am Eisenach. Hier haben wir zwischen Friedewald und Wildeck-Könebach ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. A5 Frankfurt-Kassel, zwischen Frankfurter Kreuz und Niederrad auch ein defektes Fahrzeug. Deshalb 4 Kilometer Stau, weil hier ein Kleinbus mit einem Reifenschaden immer noch auf der mittleren Spur steht. Die A49 Schwalmstadt-Kassel, vollgesperrt zwischen Baunatal Süd und Baunatal Mitte nach einem Unfall. Aktuell staut sich sie auf 2 Kilometern. Bitte fahren Sie ab Baunatal Süd über die U95. A60 Mainz-Rüsselsheim zwischen Mainz-Lerchenberg und Hechtsheim-West. Ungesicherte Unfallstelle. Bitte vorsichtig fahren. Und im Stadtgebiet Frankfurt läuft noch die JP Morgan Corporate Challenge. Deshalb kommt es bis etwa 23 Uhr zu Behinderungen. Bitte umfahren Sie weiträumig die Innenstadt und weichen Sie auf öffentliche Verkehrsmittel aus. Einen schönen Mittwochabend. FFH, das Wetter. Ganz gutes Laufwetter in Frankfurt. Es kann hier und da im FFH-Land aber durchaus auch mal regnen und teilweise auch kräftige Gewitter geben. Heute Nacht dann langsam trockener, morgen am Donnerstag Sonne und Wolken im Mix bei 18 bis 22 Grad, in den Bergen bis 15 Grad.